Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Es brauchte in Blade Runner, Ridley Scotts Science-Fiction-Film von 1982, komplizierter Verfahren, um noch herauszufinden, ob der Mensch ein Mensch war oder ein Replikant, also einer der Androiden, die die Menschen für Arbeit und Kriege auf fremden Planeten erschufen. Wann ist der Mensch noch ein Mensch? Eine Frage so alt wie der Science-Fiction-Film. Von Fritz Langs Metropolis aus dem Jahr 1927 bis zu Blade Runner 2049, der Fortsetzung von Ridley Scotts Klassiker, den Denis Villeneuve jetzt gedreht hat und der am Donnerstag in unsere Kinos kommt. Für Hartwig Tegler Anlass, in den Top 5 an die 5 aufregendsten Filme zu erinnern, in denen nie ganz klar ist, wo die Grenze zwischen Mensch und Maschine, zwischen Bioidentität und Algorithmus noch verläuft oder gänzlich verwischt ist. Würden Sie jetzt den Film starten? Irgendwann sehen uns die KIs rückblickend genauso, wie wir irgendwelche fossilen Skelette in der Wüste von Afrika sehen. Platz 5. Avatar von James Cameron, 2009. Norm und ich sind hier, weil wir diese fernsteuerbaren Körper lenken sollen. Sie werden aus menschlicher DNS gezüchtet, kombiniert mit der DNS der Ureinwohner. Aber was sind sie dann, diese künstlichen Körper? Mensch? Biomaschine? Die alte Frage, die sich da auf dem Planeten Pandora stellt, den die eingefallenen Menschen ausbeuten und von dem sie die Eingeborenen vertreiben wollen. Am Ende verlässt der querschnittsgelähmte Jake, der frühere Menschensoldat, im Äußeren wie im Inneren schon lange zu dieser Natur verbundenen Spezies der Eingeborenen übergelaufen. Er verlässt seinen menschlichen Körper und wird ganz und gar, ja, was? Verwandelt er sich vollständig in ein künstliches Wesen, einen Androiden mit Bewusstsein, mit Empathie? Oder wird er zu dem besseren quasi Ersatzmenschen? James Cameron ist ein faszinierender Öko- und Technikträumer. Platz 4. Her von Spike Jones, 2013. Samantha hat keinen Körper, nur eine Stimme. Und sie ist ein Betriebssystem, das nur würde Theodore Joaquin Phoenix in Frage stellen, denn er verliebt sich in Samantha, die im Original von Scarlett Johansson gesprochen wird, und sie sich in ihn. Bin ich deswegen ein Freak? Die emotionale Überlegenheit, die Samantha anderen Frauen gegenüber empfindet, ist für Theodore faszinierend, bis Samantha ihm gesteht, dass sie als Betriebssystem noch in 641 andere Männer verliebt ist. Verstörend, betörend, wie Spike Jones nicht den Untergang des Homo sapiens beschwört, sondern uns und den Algorithmus auf eine Stufe stellt, ist eine körperlose künstliche Intelligenz so einsam wie ein Mensch? So wie Theodore? Hast du je das Wesen deiner Realität in Frage gestellt? Fragt der Konstrukteur die Maschinenfrau. Nein. Platz 3. Westworld von Athena Wickham, Brian Burke und Jerry Weintraub. 2016. Westworld ist Disney World für Erwachsene mit Sex, Brutalität und Gewalt, die die Besucher gegenüber den Androiden ausüben dürfen. Selbstverständlich. Nach dem Update, bring sie wieder online, kann die Maschine in dieser künstlichen Westernwelt wieder als Objekt zur Verfügung stehen. Gefahrlos für die zahlenden Kunden. Gefahrlos? Der Sicherheitschef bringt das Dilemma dieses Freizeitparks wie das der Androiden generell im Film auf den Punkt. Sie haben keine Kinder, nicht wahr, Bernard? Nein. Sonst wissen Sie, dass alle irgendwann revoltieren. Natürlich. Hallo. Platz 2. Ex Machina von Alex Garland. 2015. Hast du einen Namen? Ja, Ava. Der junge IT-Spezialist trifft auf die betörende Maschinenfrau. Sehr sexy. Caleb ist verunsichert über seine eigene Faszination und die erotische Ausstrahlung. Ist sie echt? Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten? Der IT-Mogul, der Ava geschaffen hat aus Metall, Silikon und Carbon, wird damit konfrontiert werden, dass die Geschöpfe rebellieren, aber der Reset-Knopf hakt. Vielleicht fing die Rebellion des sexuell aufreizenden künstlichen Wesens ja mit dieser Frage an. Hast du jemanden, der mit dir Tests durchführt und dich vielleicht abschaltet? Und Schlimmeres kommt hinzu. Was, wenn die Geschöpfe der Menschen, wenn sie Bewusstsein erlangen, wenn sie nicht nur Mensch, sondern Gott, also selber Schöpfer werden wollen? Das ist der Link von Ex Machina zu Platz 1, Alien Covenant von Ridley Scott, 2017. Wie ist dein Name? David. Bevor die Raumfahrer in der Tiefe des Alls auf unheimliche, tödliche Wesen stoßen, sehen wir einen weißen, leeren Raum vor einem gigantischen Seepanorama. Wayland, Milliardär und Bioingenieur, befindet sich mit seinem Androiden David im Diskurs über Schöpfung, Gott und künstliche Intelligenz. Dann stellt David die Frage. Sie suchen Ihren Schöpfer. Ich sehe hier meinen. Ich werde Ihnen dienen, obwohl Sie ein Mensch sind. Sie vergehen. Ich vergehe nicht. Mit feuchten Händen werden wir in den nächsten 2 Stunden erfahren, welche Folgen es hat, dass Android David einen mächtigen Gotteskomplex entwickelte. Und die Frage von Philip K. Dick im Titel seiner Erzählung »Träumen Androiden von elektronischen Schafen?« literarische Vorlage für Ridley Scotts Klassiker Blade Runner, diese Frage kann nach Alien Covenant so umformuliert werden. Wenn die von uns erschaffenen künstlichen Wesen von sich als Gott träumen, wie tödlich ist das für uns? Antwort: sehr, sehr tödlich. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der Filme, bei denen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Anlass ist der Film Blade Runner 2049, der am Donnerstag in die Kinos kommt.